Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Wir haben eine Themennacht heute und das Thema habt ihr euch gewünscht, abgestimmt auf www.nachtlager.de und das Thema heißt Zwänge und Rituale. Und ich möchte gerne mit euch reden, eben über eure geheimen Zwänge oder auch nicht geheimen Zwänge, Angewohnheiten, Rituale. Wir haben gerade hier vor der Sendung miteinander geredet mit den Kollegen und es kam raus, jeder von uns hat sowas. Jeder von uns hat irgendeine Eigenart, die man immer praktiziert, die man oftmals ganz geheim für sich praktiziert, manchmal aber auch in Anwesenheit von anderen. Und na gut, der eine mag drüber reden, der andere nicht. Ich würde gerne mit euch drüber reden. Ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 5678 110. Zwänge und Rituale. Schöne Angewohnheiten, geheime Angewohnheiten. Erzählt mir davon. Stefanie ist die Erste und ich bin gespannt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefanie, 20 Jahre bist du alt? Genau. Zwänge oder Rituale? Beides, würde ich sagen. Erzähl. Und zwar habe ich Kontrollzwang. Aha, das heißt, du musst ganz oft gucken, ob die Tür zu ist oder so, die Fenster geschlossen sind. Ja, nicht, es ist nicht nur die Tür, es ist der Ofen, ja, die Fenster, ist der Fernseher aus, habe ich den Boiler ausgemacht, ist die Gasheizung aus, ist also... Der Ofen auch? Ist der Ofen ausgeschaltet oder ist der Ofen also zu? Also die Stecker müssen auch grundsätzlich raus. Wie von allen Geräten? Nee, nee, also das Einzige, was noch steckt, sind die Lichter, aber sonst so... wie die Lichter? Also jetzt hier so Schlampen oder so. Die ja, ach so. Stecker bleiben drin, aber so ein kleiner Ofen oder Toaster, da muss ich den Stecker immer rausziehen. Fernseher, Radio? Genau. Auf jeden Fall auch. Außer mein Radiowecker, das mache ich immer mit sich auch. Aber wohnst du alleine? Ich wohne alleine, ja, seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Wie lange hast du diesen Zwang schon, diesen Kontrollzwang? Das weiß ich gar nicht so. Der kam ganz schleichend. Mhm. Also ich denke, das rührt daher, dass mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben. Mhm. Und seitdem habe ich, also es kam wie gesagt schleichend Verlustangst. Also ich habe sehr stark Verlustangst und durch diese Zwänge oder Rituale sage ich mir halt, gut, wenn du dies und dies machst, dann passiert nichts und wenn du es halt nicht machst, dann passiert irgendwas. Also schon analytisch beobachtet das Ganze. Ja, also ich nimm das alles bewusst wahr und ich denke... Aber dann ist dein Leben doch ziemlich anstrengend, stelle ich mir vor. Wie oft passiert das denn? Ich denke, habe das jetzt so verstanden, dass du das jeden Tag machst, wenn du beispielsweise aus dem Haus gehst oder du schlafen gehst. Wie ist es? Erzähl. Ja gut, ich stehe morgens auf, mache mich fertig, das ist alles noch ganz normal. Aber wenn es halt darauf zugeht, dass ich nun aus dem Haus gehe... gehe ich in die Küche, gucke, ob Fenster zu ist, obwohl ich genau weiß, ich habe es nie aufgemacht in dem Sinne. Oder ich weiß, ich hatte den Ofen nicht an, trotzdem muss ich gucken, ist der Stecker raus, ist das Licht aus. Wenn ich dann aus dem Haus gehe, gucke ich halt zweimal, ist wirklich zweimal umgeschlossen. Manchmal kehre ich auch wieder um, gucke, ist die Tür wirklich zu. Und das ist ganz unterschiedlich. Mal ist es halt mal stärker, mal nicht. Ich habe auch schon versucht, mich selbst auszutricksen, indem ich halt gesagt habe, gut, ich zwinge mich dazu, es nicht zu tun, sonst passiert was. Aber dann fühlst du dich unwohl wahrscheinlich. Dann fühlst du dich wahrscheinlich sehr unwohl. Ja, also es ist dann doch, dass ich sage, nee, also es ist aber dann nicht, kommt wieder die Angst hoch. Verstehe. Es ist aber nicht so, dass du das vor dem Zu-Bett-Gehen auch machst. Doch auch. Eben bin ich auch wieder durch die Wohnung getäuscht. Aber auch mit den Steckern, dass du alle Stecker rausziehst? Ja, also ich habe, wie gesagt, jetzt alle Stecker raus, außer... meine Nachttischlampe hier und Radiowecker und... Ach, jetzt im Moment auch schon? Ja. Ja, das meinte ich damit, das ist aufwendig. Da musst du morgens immer wieder alles reinstöpseln. Wenn du nach Hause kommst von irgendeiner Reise oder von auch nur wenn du ein paar Stunden weg warst, musst du auch wieder alles reinstöpseln. Genau. Hast du das Gefühl, dass sich das schon, dass sich das sehr bestimmt, dass das dein Leben sehr, sehr prägt? Wenn ich alleine bin, ja. Wenn Freunde da sind oder ich bei meinen Eltern bin oder ich bei meinem Freund bin, ist es absolut nicht. Das ist ja das Komische. Also wenn ich mit Leuten zusammen bin... Und wie ist es, wenn dein Freund bei dir ist? Machst du es dann auch? wenn er bei dir in der Wohnung ist? Selten. Also er weiß nichts davon. Mhm. Oder er hat es einmal mitgekriegt, weil ich habe auch so einen Tick mit der Zahl 3. Mit der Zahl 3? Mit der Zahl 3, ja, dass ich halt irgendwie dreimal irgendwo klopfen muss, ranruckeln muss. Ach. Und halt dieses, das ist dann halt dieses Rituelle. Mhm. Und das hatte ich zum Beispiel mit meinem Handy, da hatte ich dann immer so dreimal getackt irgendwie und er hat dann auch irgendwie ist das aufgefallen, so, was machst du denn da, das nervt doch, hör doch mal mit auf. Und damit habe ich dann auch aufgehört. Mhm. Aber meine Mutter hatte das, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, auch mitgekriegt, dass ich immer mit den Zahnpastatuben so ewig brauche, bis ich die zu habe. Und ich dachte, was machst du denn da, jetzt hör doch mal auf. Mhm. Weil ich halt immer geguckt habe, ist die richtig zu und die musste in einem Rutsch zugeschraubt werden. Also du bist ja eine Fundgrube für unser Thema. Das heißt, die Zahnpastatube muss auch richtig zugeschraubt sein. Ja. Aber also jetzt habe ich gerade ich hatte gefragt, wenn du es vielleicht nur kurz beantworten könntest, wenn dein Freund bei dir ist, ja, dann ist es nicht so stark. Nein, also fast gar nicht. Das ist ja interessant. Also da gucke ich zwar nochmal in der Küche so im groben Stecker ist raus oder hat mein Freund den Ofen ausgemacht. Das heißt, die beste Therapie gegen diesen ganzen Kram ist die Liebe. Ja, also wenn ich bei meinem Freund kann man so sagen. Bei ihm kontrolliere ich grundsätzlich gar nichts. Ja, das kann also ich. Überhaupt nichts. Ja. Ich kann dich in Ansätzen sehr gut nachvollziehen. Sehr gut verstehen. Ich habe nämlich auch immer so einen Tick gehabt in den letzten Jahren, dass ich, wenn ich in Urlaub fahre, ich sitze im Flugzeug oder in der Bahn oder wo auch immer und kriege Schweißausbrüche, weil ich denke, ich habe meine Tür nicht nur nicht abgeschlossen, sondern ich habe sie aufstehen lassen. Verstehst du? Eigentlich weiß ich, ich habe sie zugezogen und ich habe auch abgeschlossen. Aber ich sitze da und denke, nee, du warst so in Hektik und in Eile, du hast den Koffer genommen und bist rausgegangen und die Tür steht jetzt auf. Ja. Und das macht mich völlig wahnsinnig. Das hat mich schon so wahnsinnig gemacht, dass ich dann zu Hause angerufen habe an den Nachbarn und sage, guck doch mal bitte, ob die Tür zu ist. Und nachdem der gesagt hat, ja, die Tür ist wirklich rappelzu, da konnte ich dann auch dann in Ruhe Urlaub machen. Also das habe ich komischerweise nicht. Wenn ich so sind wir, ne, die Verrückten. Vorbei. Also dann bin ich ganz beruhigt und kann den Tag angehen. Ja. Also jetzt dann habe ich auch praktisch, bis ich zu Hause bin, Ruhe. Ja. Verrat mir mal, warum du das deinem Freund nicht erzählst. Weiß ich auch nicht. Weil ich weiß nicht, wie er damit umgeht, ob er damit umgehen kann oder ob er auf mich verrückt erklärt. Ich weiß nicht, im Prinzip oder den Grund an. Ich meine, ich bin auch kein Psychologe und kann das nicht bestätigen, aber da ich halt glaube, dass es an meinem Vater liegt und an dieser Verlustangst. Weiß ich also nicht, es ist ja interessant, dass du die Ursache weißt oder zurückführen kannst. Und ich finde, in so einem bestimmten Maß sowas zu haben, ist ja auch noch okay. Schlimm ist es nur, wenn es Überhand nimmt und wenn man quasi Sklave von so einem Zwang wird, von so einem Kontrollzwang. Da musst du aufpassen, dass es nicht zu lange ist. Ja, an manchen Tagen ist es auch so. So, und es ist interessant, finde ich, eben, dass so ein guter Ansatz, dass du sagst, weil wenn du mit deinem Freund, wenn dein Freund bei dir ist, hast du überhaupt nicht. Nee. Das finde ich gut. Da, vielleicht kannst du es von der Seite auch versuchen, dir abzutrainieren. Also wie gesagt, wo er das mit diesen Handy-Tickern zum Beispiel mitgekriegt hat, hat halt gesagt, nee, hör mal auf damit. Da habe ich da auch mit aufgehört. Mhm. Das habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht richtig verstanden. Was meinst du mit Handy-Tickern? Also das ist so, dass ich mein Handy, wenn ich das abends halt aufstelle, dass ich dann immer so, kann ich ja mal machen, hast du gehört? Ja. Dann klopfe ich immer so dreimal gegen das Handy. Ach. Wie vorne auf die, ich habe es gerade hier bei mir liegen, schön ausgeschaltet, nicht, dass es wieder klingelt. Hier vorne auf das Display. Nee, hinten drauf. Also ich habe es so in der Hand und dann halt mit dem Zeigefinger klopfe ich da hinten so drauf. Dreimal? Genau, immer dreimal. Nachdem es ausgeschaltet ist? Genau. Zack, zack, zack. Genau. Und bevor du es wieder einschaltest, auch jetzt zack, zack, zack? Nee, das nicht. Also ich weiß nicht, wie im Kopf so entsteht, diese Rituale. Also ich habe auch, manchmal wechseln die Rituale auch wieder, dann fällt mir wieder irgendwas anderes Verrücktes ein. Oder ich muss auch gucken, die Schalter, ob die richtig runtergedrückt sind. Oder halt mit der Zahnpastatube oder so. Im Moment ist aber alles im grünen Bereich in der Wohnung. Hast deinen Kontrollgang schon gemacht? Ja, also ich bin... Nein, das ist völlig entspannt. Wenn unser Gespräch jetzt gleich zu Ende ist, gibt es noch etwas, was du noch erledigen musst, rein zwangsmäßig? Ich muss nur gucken, ob der Telefonhörer richtig... Okay, die Zahnpasta ist gut zugeschraubt? Ja, das habe ich im Moment gar nicht. Also da, ach so. Nur mit dem Telefon habe ich das auch, dass ich sicher sein muss, dass der Hörer richtig liegt, dass mich jemand erreichen kann, weil es was los ist. Verstehe. Dass ich mir halt, weil ich habe dann Angst, wenn was passiert. Ja, ja. Und ich merke, oh Gott, das Telefon lag nicht richtig, da mache ich mir Vorwürfe. Hast du auch Putzzwang? Nee. Das war's für mich. Nee. Gott sei Dank. Kein Waschzwang, kein Putzzwang. Ja. Also immer nur halt dieses Kontrollieren, beziehungsweise diese Angst besiegen, beziehungsweise diesen Druck, dass halt irgendwas passiert, wenn ich bestimmte Dinge nicht tue. Also, Stefanie, sollten wir dieses Thema irgendwann nochmal machen, da es ja ein Lieblingsthema der Zuschauer ist, dann werden wir dich bestimmt nochmal anrufen und vielleicht hat sich was Neues ergeben bei dir, dass es schon wieder noch einen neuen Fall gibt. Vielleicht das Zuschrauben der Domestos-Flasche, weiß ich was. Alles ich Gute, meine, das hört sich jetzt alles so witzig an, nein. Oder man lacht darüber, aber ich meine, es belastet mich schon sehr. Und ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob ich mich vielleicht mal irgendwie an jemanden wende, weil mal nimmt es halt mehr überhand. Und ich kann dir gerne anbieten, mit meiner Psychologin noch ein paar Worte zu reden. Ja, gerne. Gut, das ist die Heide, du legst auf, Heide ruft dich an. Okay. Und dann achtest du sehr darauf, dass der Hörer auch aufliegt gleich. Ja. Na? Okay, tschüss Stefanie. Alles klar, tschüss. Zwänge und Rituale, das ist unser Thema heute Nacht und ich frage euch, habt ihr Zwänge und Rituale? Unterliegt ihr Zwängen? Gibt es Dinge, die ihr immer zwanghaft, das ist manchmal auch gar nicht so lustig, die ihr immer wieder machen müsst? Das geht ja hin bis vielleicht unter Umständen zu sehr krankhaften Sachen oder zu Süchten unter Umständen auch. Aber jeder von uns hat ja auch Rituale, Lebensrituale, so kleine, nette Lebensrituale. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an einen Zuhörer, der mich ja angerufen hat vor vielen Jahren. Der hat gesagt, er hat so die Vorstellung, dass er immer eine unsichtbare Linie hinter sich herzieht. Und er fühlt sich nur wohl, wenn die Linie ganz gerade ist. Wenn er einmal um eine Litfaßsäule gegangen ist, sagte er, dann fühlt er sich verwurstelt. Und dann muss er den gleichen Weg wieder zurückgehen, dass die wieder gerade ist. Und ganz schwierig wird es, wenn er auf der Autobahn abfährt, auf so einem Kleeblatt abfährt. Dann muss er irgendwie sehen, dass er am Abend wieder zurückfährt, um das wieder alles zu entwursteln. Das fand ich sehr lustig. Sowas haben sehr viele Leute oder in Ansätzen, wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Dennis ist jetzt bei mir. Nee, Dennis ist nicht bei mir. Doch, hier ist Dennis. Dennis, ja, morgen, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Genau. Hallo. Ja, also mein Thema geht, es geht um Zwänge. Ja. Und mein Thema ist halt nicht so lustig. Und es geht halt um Kaufzwang. Nee, das ist nicht lustig. Nee. Das ist leider so, dass ich mich auch schon überschuldet habe durch diese ganzen Sachen. Wie viele Schulden hast du? Ja, ungefähr 10.000 Euro. Sind 10.000 Euro? Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Azubi. Azubi. Landeskaufmann. Ja. Das sind 10.000 Euro verdammt viel Geld. Allerdings. Ja. Das ist nicht absehbar, weil man das in nächster Zeit mal abzahlen kann. Ne? Was kaufst du denn ein? Ja, es ist die ganze Palette. Man muss dabei sein, ne? Es sind dann Klamotten, die super tollsten Klamotten. CDs, Spiele für den Computer und was nicht alles. Also es sind schon auch Dinge, die du dann gebrauchst. Es gibt ja, teilweise. Also ich habe auch endliche Sachen in meinem Schrank liegen, die ich überhaupt nicht mehr gebrauche. Das ist ja das Absurdeste am Kaufzwang, dass man dann Sachen kauft und sich verschuldet und die gar nicht benutzt. Ne? Aber du würdest sagen, den größten Teil benutzt du zumindest. Ja, das stimmt schon. Das schon. Aber jetzt zum Beispiel Klamotten. Ich habe endliche Hosen im Schrank, die haben über 100 Euro gekostet. Die habe ich einmal angezogen und danach nie wieder. Ne? Ja. Ich habe ein Hantelset zu Hause und so eine Streckbank, um mich fit zu halten. Das benutze ich überhaupt nicht mehr. Und das hat 500 Euro gekostet. Wow. Solche Sachen sind das denn. Aber ich musste es halt kaufen. Und da führt meistens kein Weg dran vorbei. Wie kommst du denn auf die Idee, dann solche Dinge zu kaufen? Zum Beispiel jetzt wie die Streckbank oder die Hantel. Wirst du aufmerksam gemacht von einem Freund oder gehst du einfach irgendwie rum und siehst, ja, das nehme ich, das ist es? Teils. Also ein Freund von mir hatte sowas jetzt, dieses Beispiel mit der Streckbank. Und der hatte gesagt, das ist toll und das musst du auch haben, ja. Und Katalog aufgeschlagen, bestellt, 1000 Mark losgeworden, aber dann überhaupt nicht mehr benutzt. Und besonders, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich das sehr oft, dass ich auch in die Stadt gehen muss. Und also der übliche Frustkauf. Genau, ja. Und ich muss was kaufen, damit es mir besser geht. Ich meine, das kennen wir auch alle, ne? Andersweise hat das wahrscheinlich jeder von uns, dass er, wenn er schlecht drauf ist, sich dann irgendwas gönnt, um sich abzulenken. Und um sich ein bisschen was Gutes zu tun, in der Hoffnung, es geht einem dann besser. Es geht einem natürlich dann nicht besser, sondern unter Umständen noch schlechter danach. So ist es. Du bist 21 Jahre alt. Ja. Wie lange läuft es schon so? Ja, seit ich 18 geworden bin. Wie fing das an? Ja, ich bin von zu Hause ausgezogen. Ja. Und ich wurde halt so erzogen. Ich kann nur das ausgeben, was ich an Mitteln habe. Ja. Aber als ich dann ausgezogen bin, dann war es so, es ist ja alles prima und probier es mal aus. Handyvertrag abgeschlossen. 1000 Mark Telefonrechnung kannst du schon nicht bezahlen und schon war natürlich das Erste da. Die haben das an den Kassenunternehmen weitergeleitet. Ja, Ja, aber überhaupt, wie geht das denn? Du sagst, du bist Azubi, da verdient man wirklich nicht viel Kohle im Monat. Genau. Wo hast du denn die Mittel her, die Sachen dann immer wieder zu verkaufen? Wie gelingt es dir überhaupt, dich zu verschulden? Anfangs war es die Banken, die haben ja natürlich Dispo-Kredite gewährt. Mhm. Ja. Aber als Azubi kriegt man auch nicht viel Dispo-Kredit, oder? Nee, jetzt habe ich ihn auch nicht mehr. Ja. Zu dem Zeitpunkt war ich ja kein Azubi. Ja. Und da habe ich halt so gearbeitet, mhm. Als Vollzeitkraft. Und da ging das schon so. Mehr, weil auch mehr Geld auf mein Konto draufgekommen ist. Ja. Und da haben sie mir den gewährt und ich konnte es natürlich nicht zurückzahlen. Ich bin mittlerweile bei 3 Banken und stehe da überall mit 1500 Mark war es damals, ja. In der Kreide im Dispo. Und ich kann das halt nicht zurückbezahlen. Und da sind natürlich meine Freunde auch da, die mir das Geld geben oder gegeben haben, sagen wir es mal so. Ja. Ich kann es natürlich nicht zurückzahlen. Aber bedeutet das jetzt nicht, wenn du bei 3 Banken schon in den Miesen bist, dass deine Freunde dir zahlen nichts mehr, dass du im Moment gar keine Mittel hast, überhaupt noch was zu kaufen? Oder? Ja, ist schwierig. Fallen da einem da noch irgendwelche Tricks ein, da noch an Dinge zu kommen, an Waren zu kommen? Ja, ich verkaufe alte Waren, die ich habe, was ich nicht mehr gebrauche. Mhm. Das versuche ich dann wieder günstig zu veräußern. Mhm. Und mein eigenes Gehalt, das ist dann halt nach 5 Tagen weg, wenn ich es bekommen habe. Mhm. Und dann muss ich zu meiner Mutter gehen und mir halt da wieder was leihen. Und Mutter sagt dann meistens nicht nein, ne? Ja, sollte sie aber mittlerweile sagen. Ich glaube, sie würde dir besser gut tun, als wenn sie dir Geld gibt. Ja, sie weiß es aber auch nicht so genau, dass ich jetzt so mit 10.000 Euro verschuldet bin. So, das ist nur wirklich nicht lustig. Wie denkst du, wie soll das weitergehen? Was willst du tun? Du kannst es ja nicht einfach so laufen lassen jetzt. Ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich hatte schon 2-mal Gerichtsvollzieher bei mir. In Kasseunternehmen stehen Schlange. Ich kriege jede Woche Post. Mhm. Und so richtig weiß ich es nicht, weil halt als Azubi kann ich nichts abbezahlen. Mhm. Das ist nun mal gerade das Nötigste, was ich bekomme. Und dann, sag ich mal, bin ich so blöd und gehe ja los und kaufe mir schon wieder neue Sachen. Ich habe wirklich keine Ahnung, das belastet mich auch unheimlich. Hast du denn überhaupt noch genug Platz, die Sachen in deiner Wohnung, die ja wahrscheinlich auch nicht so riesig sein wird, unterzubringen? Nee, ich habe eine kleine 2-Zimmer-Wohnung. Mhm. Das eine Zimmer benutze ich halt auch so gut wie gar nicht mehr, weil da nur Sachen drin stehen, die ich nicht gebrauche. Ja. Ja, also ich glaube auch, dass da schon was Tiefgreifendes hintersteckt. Ja. Und ich glaube, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass du das auch nur mit Hilfe eines Fachmenschen rauskriegen kannst. Ich würde dir wirklich empfehlen, zu einem Psychologen zu gehen, zu einer Beratung. Wirklich. Ja, wahrscheinlich würde es das Beste sein. Ich komme einfach nicht raus. Und das belastet mich so sehr, dass ich auch Schulden habe, aber ich mache es immer wieder. Ja, ich meine, wenn du jetzt schon so weit bist mit 21 und in der Ausbildung und 10.000 Euro Schulden, da muss irgendwann die Notbremse gezogen werden, sonst zahlst du über Jahre an deinen Schulden. Ne? Und hängst daran. Möchtest du vielleicht auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, sie heißt Heide und ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute, Dennis. Wünsche ich auch. Kann ich noch ganz schnell jemanden grüßen? Ja, ganz schnell. Ich möchte den Hafer noch grüßen und meine Freundin Svenja, ja? Okay, alles klar. Alles klar, halt, das ist natürlich noch ein Stichwort. Wie geht denn die Freundin damit um? Ja, was soll sie machen? Also wenn ich jetzt sage, gib mir Geld, dann macht sie es wahrscheinlich meistens nicht. Frage sie zwar, aber sie sagt auch, Dennis, nein, lass es sein. Mhm. Also sie ist informiert über die ganze Misere. Ja, meine Freundin weiß das. Ja. Und mein, wie gesagt, dieser beste Freund auch, aber ansonsten eigentlich keiner. Ja. Gut. Also du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, ich bedanke mich. Tschüss. Mach weiter so, ja? Tschüss, Dennis. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 Zwänge und Rituale. Unser Thema heute Nacht. Tom ist da und Tom ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domi. Hallo, Tom. Klingst ganz nah. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist, irgendwo bei Köln, also ist nicht weit weg. Nee, es liegt in der guten Telefonleitung da. Ja, das wird auch sein. Dann. Ja. Ich habe eigentlich eine recht lustige Geschichte. Ich mache alles viermal. Du machst alles viermal? Ich mache alles viermal. Alles? Wirklich alles? Ja, so ziemlich alles viermal. So heimlich, so dass es eben keiner sieht. Aber ich habe den Zwang, schon seit Jahren alles viermal eben zu tun. Sag Beispiele. Ja, was tue ich? Ich trinke morgens Kaffee. Viermal. Nein, das nicht. Vielleicht noch einmal, aber ich nehme die Tasse dann viermal an den Mund und stelle sie viermal nochmal auf. Also so ganz kurz, 1, 2, 3, 4. Sie steht. Aha. So, dass es keiner merkt halt. Ne? Ja. Oder ich mache mir eine Zigarette an, dann mache ich es vielleicht eben viermal an. Oder ich mache viermal Licht an und viermal Licht aus. Oder jo, so ziemlich alles eigentlich. Viermal. Also alle Dinge des Alltags baust du viermal irgendwie so zusammen? Ja. Aber wie kann man sich ja vorstellen, zum Beispiel Zähne putzen? Wie kann man das mal sich vorstellen? Ja, viermal 4 Tupfen Zahnpasta dann auf die Bürste. Ja, und dann mit dem Putzen? Nee, das geht. Das geht dann. Das geht dann. Also, es muss einmal muss 4 erfüllt sein. Das Ritual 4 muss einmal erfüllt sein und dann kann es losgehen. Ja. Ja. Irgendwo muss ich es gemacht haben, ja. Sag mal noch viele Beispiele, die mir wahrscheinlich gar nicht jetzt so ad hoc einfallen würden. Alles irgendwie das Fernsehen anmachen viermal. Wenn keiner guckt, ansonsten sage ich dann zur Frau, mach mal das Fernsehen an. Dann geht das. Aber das Fernsehen an, machst du es dann wirklich an und aus und an und aus? Mhm. Ehrlich? Auch wieder aus dann? Mhm. Mhm. Immer viermal. Weißt du, du bist verheiratet? Ja. Weiß deine Frau das von diesem Tick? Nee. Also vom Tick mit dem Licht vielleicht, das hat sie mich mal angesprochen, warum ich immer so oft das Licht an und aus. Wie lange seid ihr verheiratet? 8 Jahre. Nicht, das muss sie doch mitkriegen, wenn du so drauf bist. Ich möchte das irgendwie nicht. Du verheimlichst das, du vertuschst ja, das auch. Ja, weil ich das irgendwie denke, ich hab's ja nicht mal. Ja. Klar. Ja, mit dem Licht, also Licht auch, wenn du in dein Zimmer kommst am Abend, knippst du viermal hin und her? Ja, unbedingt, das geht gar nicht anders. Das muss sein. Fernseher auch? Immer. Mhm. Wenn keiner guckt. Sonst schicke ich dann jemanden vor, den Fernsehen anmachen, dann habe ich den zwar nicht. Achso, also jemand anders, auch wenn du dabei bist, das ist okay, wenn der es nur einmal macht. Egal, nur ich mach's dann nicht. Wenn ich's mach, viermal. Jetzt hast du versucht hier, und es ist dir Gott sei Dank gelungen, hier heute Abend bei uns anzurufen. Mhm. Wo gab's da die Zahl 4? Beim Auflegen. Wie beim Auflegen? Viermal Hörer auflegen. Nachdem du hier angerufen hast? Ja, natürlich. Ja. Ja, also so immer nur ganz kurz viermal tuppen, das reicht. Ja. Müsst ihr vielleicht noch mal kurz erklären, also es läuft ja so bei uns, dass ihr hier anruft, die Kollegen schreiben eure Telefonnummer auf und dann könnt ihr auflegen und dann werdet ihr von uns zurückgerufen, ne? Nur als Erklärung für die Zuschauer. Genau. Und dann muss man irgendwas viermal machen. Was machst du vom Beruf? Ich bin selbstständig von Beruf. Darf ich näher fragen, was es genau ist? Ja gut, also ich bin im Vertrieb tätig und tue Produkte eben vertreiben, also ganz normal. Ja, okay. Auf zwei Füßen, ganz normal. Gibt es das im Berufsleben auch, dass du ständig diese vier im Kopf hast? Ich habe die eigentlich weniger im Kopf. Ich mache das schon mehr unterbewusst. Also ich habe gewisse Rituale, die einfach getan werden müssen. Das ist dann so und das merke ich eigentlich schon gar nicht mehr. Ich habe also jetzt heute Abend zufällig die Sendung gesehen und die erste Dame mit den Steckern, das hatte ich gehört. Und da dachte ich, da gibt es doch Leute, die haben auch so einen Tick. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich angerufen. Ja, das ist wirklich klassisch, was du da erzählst. Ja, aber es ist wahrscheinlich nicht einzigartig dann, denke ich. Weil ich denke immer, für mich, es muss ja irgendwo im Kopf nicht ganz stimmen, wobei ich mich vollkommen normal fühle. Mhm. Also das belastet dich auch nicht? Doch, eigentlich schon. Nicht mittelbar, dass es mich jetzt belastet, aber es stört schon. Es stört. Ich denke dann halt selbst über mich, ja, warum tust du es? Ja, warum tust du es? Gute Frage, ja. Wenn ich die Antwort wüsste. Ich weiß es nicht. Andersweise, Idee? Ängste, Druck. Ja. Irgendwas verarbeiten. Interessant ist ja immer, wenn man das zurückführt. Das hat das Mädel, die Stefanie, am Anfang ja auch versucht zu erklären. Weißt du, wann es angefangen hat? Unter welchen Umständen es angefangen hat? Gute Frage. Ich denke, das war eigentlich schon immer. Vielleicht habe ich, weiß noch so als Kind, da habe ich dann auch an Sachen gerochen, an Stühlen gerochen, wenn jemand drauf gesessen hat. Oder so. Dumme Sachen eigentlich. Ne? Bewusst habe ich das vielleicht erst... Ja, vielleicht mit 20 oder sowas. Mhm. Ich gedacht, warum tust du das? Ich weiß noch, meine Eltern haben immer schon gesagt, knipst nicht so an den Lichtschalter. Ja, ja. Da fällt es ja nur auch sehr auf. Ne? Ja, dann, dann weiß ich halt auch noch her, dass es schon früher war. Mhm. Aber so bewusst, dass ich mir ernsthaft Gedanken drüber gemacht habe, warum, was kann man vielleicht dagegen tun? Man kann nichts dagegen tun. Hast du den Eindruck bei dir, dass es im Laufe der Jahre, der letzten 10, fast 20 Jahre, irgendwie noch stärker geworden ist oder ist es konstant? Stärker. Ich glaube, es ist eher konstant. Also ich glaube nicht, dass es stärker geworden ist, weil es begleitet mich. Es ist einfach ein Stück des Lebens. Es gehört bei mir, es stört mich natürlich, aber es gehört dazu. Ich kann es ja nicht lassen. Also wir haben gerade vorhin den Beruf angesprochen, die berufliche Tätigkeit. Da findet das auch statt, aber wahrscheinlich auch ganz geheim, dass es niemand mitkriegt. Ne? Wobei ich natürlich versuche, da bewusst es zu unterdrücken, eben dass ich nirgendwo dort... bei Frauen auffallen, ja. Dass die fragen können, warum machst du das? Warum klopfen sie viermal immer auf den Tisch oder fragen ihn viermal an die Hose oder was weiß ich, was ich mache. Gutes Stichwort mit der Hose. Ja. Ich frage jetzt mal was Intimes. Mhm. Im Bereich der Sexualität. Ja. Hast du das auch da? Das ist irgendwas mit vier, was... Nee, das nicht. Also wenn du mit deiner Frau schläfst, musst du nicht irgendwie vorher viermal, weiß ich was, machen. Nee, das nicht. Also gut. Ja, gute Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Nee. Ich will dich jetzt nicht auf falsche Gedanken, auf falsche Ideen bringen, nicht, dass du heute Nacht damit anfängst, danach. Nee, also und wie ist es so bei, wenn du pinkelst zum Beispiel? Ja, gibt es da sowas? Das kann sein, ja, dann halt viermal, ne? Vier Tröpfchen erst und dann? Ja, mal so. Na, eigentlich, Das ist jetzt lustig, beim da ist es eigentlich dann schon viermal, viermal. Viermal, viermal? Ja. Warum das jetzt? Jetzt ist es kompliziert. Ja, weil ich das also dann, ich zähle das dann ab. Ja. Das ist jetzt wirklich, also hoffentlich erkennt mich jemand. Wie, du zählst das ab? Ja, also tropfenmäßig oder wie? 1, 2, 3, 4 und dann 4 mal 4 mal. 1, 2, 3, 4? Und dann machst du eine kleine Pause und dann putsch, putsch, putsch, putsch, putsch? Ja. Und dann, ja. Und, also, und dann erst, wenn, wenn 4 mal 4 Tröpfchen gekommen sind, dann geht's psch. Nee, nee, dann bin ich fertig. Ach, das ist 80. Ja. So, das sind dann, ich zähle das genau dann in diese Richtung, dass es 4 mal 4 mal läuft. Also das sind dann nicht nur Tröpfchen, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Ja, eben, bis das fertig ist. Aber das ist doch eine anstrengende Art dann zu... Passt aber. Passt. Ja. Also, dann kannst du aber auch nicht in öffentliche Herrentoiletten gehen, ne? Da denken die Jungs neben dir, was macht der da? Ja, gehe ich in die Box. Ja, ich muss in die Box gehen. Ja, richtig, richtig. Das würde ich dann tun in dem Moment. Das tue ich dann auch in der Regel, ja. Ja. Das ist aber dann was Einzigartiges, dass es da 4x4 laufen muss. Ja, weil anders ist das, wenn du zählst, ich meine, wenn du dann die Blase voll hast, dann ist das ja schon eine Zeit, die du brauchst. Mhm, wie sollst du das mit bis 4 fertig? 1, 2, das dauert ja länger und dann mache ich eben 4x. Wie ist das so beim Duschen? Hast du da, gibt es da auch sowas? Jo, Wasserhahn, 4x Duschgel. Teure Angelegenheit. Ja, immer nur Tröpfchen. Denke ich aber auch, weil zweimal würde reichen. Ich denke dann jedes Mal, das ist unsinnig. In der Tat jetzt gerade Thema Duschen, denke ich wirklich oft, das ist unsinnig, so oft das Shampoo zu benutzen. Mm, ja. Aber ich tue es trotzdem. Viermal Wasser an, viermal Wasser aus. Und schäumst du dann auch viermal den Kopf ein? Nee. Das nicht? Nur viermal Shampoo, das reicht. Damit ist das also du machst ein Tröpfchen Shampoo auf die Hand und dann spülst du sie wieder weg? Da habe ich einen gewissen Bereich, den ich wasche, tue ich weg. Ja. Nochmal einen Bereich, den ich wasche, also das ist schon eingespült. Ach so, das ist schon ganz gut, das ist doch funktional. Also das ist nicht ganz, es geht nicht ganz flöten, das nee, es ist Tröpfchen. Alles irgendwie dann, also. Alles eigentlich schon irgendwie so, die Abläufe. Okay, also die ersten drei Tröpfchen sind nicht verschwendet von dem Duschgel. Nee. Ah, ja. Die werden schon pro Partie Körper dann eben aufgetragen. Ja. Aber viermal eben. Ich überlege, was kann man denn noch alles machen? Auto waschen, wäschst du Auto? Ja. Wie geht das da? Muss ich überlegen, was tue ich? Ja gut, viermal spritzen, viermal Wasser rein. Ja. Nö, dann beim Autowaschen ist es eigentlich ganz normal, da kenne ich jetzt keinen zu viel. Entschuldigung, ich muss dir jetzt noch eine intime Frage stellen. Stichwort Filialkale. Wenn du dich selbst befriedigst, ja. Gibt es das da auch? Nee, also ich glaube in dem Bereich nie. Also ich merke schon, im Bereich Sexualität bist du ganz normal. Scheinbar ja. Ja. Es fängt dann beim Duschen an, im Badezimmer. Oder beim Pinkeln, ne? Kaffee trinken, pinkeln, essen, schreiben, Dauerschreiber, logischerweise dann viermal blicken, bevor du schreibst. Ja. Alles. Du hast eine Frau, bist verheiratet, hast du gerade gesagt. Ja. Habt ihr auch Kinder? Ja, zwei. Sind die ein bisschen älter schon? Ja, so mittleren Alters, über 10 doch schon, ja. Die, na gut, die kriegen das auf keinen Fall mit, wenn deine Frau das noch nicht mitbekommen hat, ne? Nee, also ich denke, sie versucht natürlich tunlichst zu verbergen, weil es einfach. Ja, ich finde es ja selbst lächerlich. Ich muss ja selbst manchmal, wenn ich mich dabei erwische, ich mache es ja viel unbewusst, aber wenn ich mich selbst dabei erwische, dann denke ich selbst einmal, du hast es immer alle. Ne? Ich glaube auch, dass das sicher für einen Psychologen eine hochspannende Aufgabe ist, so etwas auseinanderzufusseln, ne? Woher das kommt und wo sind die Ursächlichkeiten, die Wurzeln. Also ich habe im Internet schon recherchiert und nicht gefunden, wenn wirklich mal jemand bei euch anruft, der auch so einen Spleen hätte oder sowas. Also mit... Ah, was würde ich mich gerne mal mitmachen? Also, mein Ehrenwort, kriegst du, wir verbinden euch mit miteinander. Oh, das wäre super. Ich könnte schwören, dass da einiges kommt. Ja, ich kann ja nicht, das kann ja nicht einmalig sein, das kann nicht sein. Ich finde es ganz toll, dass du den Mut gehabt hast, anzurufen. Ja. Weil, so wie ich das bisher verstanden habe, ist das doch eine absolut geheime Sache bisher von dir gewesen. Ne? Ja, hast du auch noch nie einem Freund erzählt? Nein, das traue ich mich nicht. Also, die würden, ich meine, ich stehe mit zwei Füßen im Leben, dass die würden mich verrückt halten. Die Frau eben, ich habe es gesagt, deine Dame am Telefon, die ist das erste Mal, wo ich darüber spreche. Das Und keine Sorge, dass ich irgendeinen Geschäftspartner jetzt erkannt habe, ne, stimmt? Ich hoffe es nicht, ne? Deswegen. Du hast ja auch geflüstert, das versteht man ja auch nicht. Außerdem schlafen wir alle auch schon. Ja, deswegen aus zwei Gründen. Ich habe natürlich auch, wie gesagt, da habe ich keine. Und morgen, Gott, oh Gott. Also, lieber Tom, mein viermal Tom, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn sich jemand mit so einer ähnlichen Geschichte bei uns meldet, machen wir gerne, dann könnt ihr eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Okay. Ne? Dann wünsche ich dir Tschüss. Ja, genau. Tschüss, Tom. Ciao. Das ist ja lustig. Lara, 41. Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Oh, Lara, du musst aber bitte den Fernseher und das Radio ganz leise machen. Also noch leiser? Ja, jetzt ist es, glaube ich, gut. Jetzt ist gut, ne? Ja. Nee, mir ist da nur gerade, ich habe meinen Videorekorder nicht da und deshalb wollte ich das auf Diktaphon aufnehmen und der ist mir gerade umgefallen. Verstehe. So. Also. Zum Thema. Ja, Jürgen, erstmal hörst du dich ganz anders hier am Telefon an, ne? Ja, als im Fernsehen oder im Radio. Ja. Das mag sein. So, erinnert mich an irgendeinen Freund, den ich mal hatte, ne? Ich bin's aber nicht, der Freund. Das weiß ich gar nicht genau. Na, wer weiß. Ja, wer weiß. Also. Lara, kenn ich eine Lara? Hatte ich mal was mit einer Lara? Nein. Überleg mal, ja, überleg doch mal. Also. Ja, überleg mal. Vielleicht aber doch. Ja, ich weiß es nicht. Aber wir kommen mal zum Thema. Also, bei mir war das doch mal so, ich habe da also, ich liebe Schwäne. Mhm. Und das schon seit meiner frühesten Kindheit, weil so Lea und der Schwan, das hatte mich schon gefesselt, ne? Mhm. Und, aber eben der Schwan in seiner Schönheit, ne? Mhm. So, und ich habe auch Figuren und Steine, also so in Schwanenform. Mhm. Und dann war es so, ich war in einer Beziehung und mein Freund schenkte mir dann einen Glücksbringer in Schwänchenform. Ne? Mhm. Also ein Schwänchen, nicht in Schwänchenform, ein Schwänchen. Ganz klein. Als Schmuckstück sowas. Bitte? Als Schmuckstück, aus Silber oder. Ich weiß nicht, wo er es her hatte. Es war einfach nur schön. Ja. Ist immer noch schön, weil jetzt ist es hier, ich habe das immer noch, nur jetzt habe ich es in der Schüssel im Wasser versenkt, ne? Mit Steinen drin und da schwimmt es unten auf dem Brunnen rum. Ne? Also, aber das spielte doch schon mal eine richtige große Rolle. Das war nicht, das war nämlich Zwänge und Rituale, habe ich damit verbunden. Also es war richtig schlimm. Ich hatte jetzt also diese Schwänchen und diese Beziehung kann ja gar nicht in Ordnung gewesen sein, sonst hätte das nicht, wäre das nicht so ausgeufert, ne? Also das war dann so, mein Freund ging dann ins Bett, normalerweise ging ich mit ins Bett, aber jetzt ging das anders. Ich nahm mein Schwänchen und ging zum Fenster. Das Fenster musste ich aber erstmal aufmachen. Und an dem offenen Fenster stand ich und guckte einfach in den Himmel und so und hatte dieses Schwänchen, das winzig kleine Schwänchen in der Hand. Und diesem Schwänchen habe ich alles erzählt, was in meinem Leben nicht in Ordnung war oder was in Ordnung war. Habe dann aber so fing das an. So, und das war vielleicht erstmal nur eine Viertelstunde. Währenddessen schlief der Freund im Schlafzimmer. Bitte? Währenddessen schlief dein Freund im Schlafzimmer. Ja, der schlief. Ja, der schlief. Ja, und dann? Und so, und das wurde immer, das spielte sich auf einmal jeden Abend ab. Aha. So, und da stand er dann natürlich auch mal neben mir und sagte so, Lara, was ist los? Komm doch mal lieber ins Bett und bla. Und so. Ich sage, nee, das geht nicht. Weil ich habe hier noch was zu erledigen, was für mich zu regeln, für mich ganz persönlich. Also war das ein ganz festes Ritual, dass du am offenen Fenster standest mit einem kleinen Schwan in der Hand und gesprochen hast? Ja. So. Und es blieb ihm auch gar nichts anderes übrig, der hat kein Theater gemacht, also er musste das einsehen, sag ich es mal so, er musste das einsehen. So. Und so, das wurde eine halbe Stunde. Und es wurde eine Stunde, es wurde anderthalb, es wurde zwei und es wurde so schlimm, dass der Morgen hereinbrach. Ich sah dann den Tag wieder kommen. Aber das war nur einmal oder immer wieder? Nee. Dass du die ganze Nacht am Fenster standst? Ja. Mit dem Schwan in der Hand? Ja. Und hast geredet? Ja. Da käme ich als Freund auch ins Grübeln. Da würde ich denken, was ist denn mit dem Mädel los? Natürlich. Wie lange hat die Beziehung gehalten? Mit mir selber auch ganz mal vorrangig. Ich doch mit mir selber. Ja. Also Wie lange hat die Beziehung gehalten? Bitte? Wie lange? Vier Jahre. Ja. Klar. Und wie lange hast du dieses praktiziert? Anderthalb Jahre. Ach. Also dass du jede Nacht am Fenster standst, wahrscheinlich immer nicht die ganze Nacht, aber schon längere Zeit. Ja, zum Schluss war es also von 1, 2 gingen wir schlafen, bis der Morgen hereinbrach. Aber dann warst du immer sehr müde am anderen Tag. Ich habe einfach Glück mit meinem Job. Ich bin Sozialpädagogin, bin aber freiberuflich tätig. Also ich konnte mir immer meine Zeit selber einteilen, ne? Also das fing, wenn ich das richtig verstanden habe, das fing mit diesem Geschenk an von einem Freund, dass er diesen kleinen süßen Schwan, den hast du heute immer noch. Den habe ich immer noch. Aber dieses Ritual, oder das ist wahrscheinlich auch ein Zwang gewesen, das gibt's heute nicht mehr, dass du am Fenster stehst. Zum Glück nicht, ne? Mhm. Also ich habe da ein richtiges Problem da mit mir selber gehabt, weil ich habe gemerkt, ich habe da immer mehr in diese Schwänchen hineininterpretiert, in diese Schwänchen. Wenn ich dann, ich habe dann zum Schluss sogar die Leute namentlich genannt, die ich alle beschützt haben wollte. Mhm. Und wenn mir da jemand fehlte, dann dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, und auf Dings auch noch achten. Und also das war fast, man kann fast sagen, das war, ich will es jetzt mal nicht zu überhöht ausdrücken, aber fast wie so ein Gebet mit dem Schwan, oder? Mhm. Ne? Ist die Beziehung an dieser Skurrilität, so will ich es mal nennen, ist es daran gescheitert? Ist die Beziehung daran gescheitert? Nein, ich habe daran aber erkannt, wie sehr diese Beziehung schon für mich kaputt war, sag ich mal so, ne? Weil ich habe ja erstmal meine Sorgen und Nöte, ich habe auch mit dem Schwänchen geweint, also ich habe da alles hineininterpretiert, ne? Heute liegt der Schwan im Wasser, ja, tief unten, ja, und das soll auch erstmal liegen bleiben. Und da muss er bleiben. Danke für deinen Anruf und danke, dass du es erzählt hast und wünsche dir alles Gute, Lara. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke sehr. Tschüss. 1.38 Uhr, 48 Sekunden, kleine Pause. Nur 39 und 19 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine Themennacht heute. Das Thema heißt Zwänge und Rituale oder Angewohnheiten oder Ticks, kann man ja auch dazu sagen, die jeder von uns irgendwie so hat. Wenn ihr mir von euren Angewohnheiten, von euren Ticks, von euren Ritualen, von euren Zwängen, wenn ihr mir davon erzählen wollt, vielleicht sind die auch ganz geheim und ihr habt die vorher noch nie jemandem erzählt. So wie der Tom das gerade gemacht hat, dann seid ihr herzlich eingeladen, hier anzurufen. Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Antonia begrüße ich herzlich, 44 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domia. Hallo Antonia. Grüß dich. Ja, ich leide seit 30 Jahren unter Trichotillomanie. Oh, was ist das? Das ist zwanghaftes Haare aufreißen. Oh, seit 30 Jahren? Ja. Das heißt, mit 11 Jahren hat das angefangen? Ja. Zwanghafte, das ist nun alles andere als lustig, ne? Ja, kann man so sagen. Zwanghaftes Haare ausreißen? Ja. Hast du überhaupt noch Haare? Ja, wieder. Ja, ich überlege, wenn man 30 Jahre das macht, dann bleibt doch eigentlich nicht mehr viel übrig. Doch, ich hatte und habe auch immer noch bevorzugte Stellen am Kopf, wo ich gerne reiße. Nämlich? Ja, am meisten hinter meinen beiden Ohren. Mhm. Reißt du die also einzeln oder zwei oder so richtige Büschel raus? Ja, einzeln eigentlich eher. Mhm. Gut, da hat man natürlich viel Vorrat. Naja, aber du kannst dir vorstellen, in 30 Jahren, also meine Haare sind dünner geworden. Mhm. Und was eigentlich, ich sag mal, sehr lustig ist, an den Stellen, wo ich eben immer permanent gerissen habe, haben sich die Pigmente verabschiedet. Mhm. Und das heißt, ich habe eigentlich von Natur aus sehr dunkle Haare und an den Stellen sind die Haare weiß. Ach. Und ich sehe also mittlerweile etwas gefleckt. Das ist also so, dass selbst wenn man ein Haar ausgerissen hat, ich frage mal so blöd, ich weiß es nicht, dann wächst dann wieder nach. Ist die Wurzel nicht verletzt? Doch, die Wurzel wird häufig auch mit rausgerissen, aber ich scheine so widerspenstige Haare zu haben, dass sie wieder nachwachsen. Mhm. Ich weiß aber auch von vielen anderen Betroffenen, wo die Haare nicht mehr nachwachsen. Reißt du dir nur Kopfhaare raus oder auch Haare am Körper irgendwo, wo man Haare halt hat? Nee, also nur am Kopf. In welchen Situationen machst du das? Ja, ich muss mal sagen, in welchen Situationen habe ich es gemacht? Ich habe es jetzt ein bisschen besser im Griff. Mhm. Also meistens, wenn ich eine starke Trauer oder Wut spüre, also eigentlich Gefühle spüre, die mir unangenehm oder auch angenehm sind und die ich aber... Ja, die ich nicht wahrnehmen möchte. Mhm. Also ich habe immer gesagt, ich decke meine Gefühle eigentlich mit dem Haare aufreißen zu. Mhm. Kann aber auch Langeweile sein, wenn ich also abends so gemütlich auf meinem Sofa sitze und Domian gucke zum Beispiel, dann kann es mir also auch passieren, dass ich reiße. Aber es tut doch weh. Oder tut es dir nicht mehr weh? Nein, mittlerweile spürst du das nicht mehr. Mhm. Oder ist es so, dass dir dieser Schmerz sogar in irgendeiner Weise Spaß macht? Ja, das ist das Fatale an dieser Geschichte, dass du eben, bevor du reist, eine ganz extreme Anspannung spürst und du diese Anspannung nur noch durch das Haare aufreißen lösen kannst. Mhm. Und wenn du das gemacht hast, dann fühlst du eine Entspannung und eine Lust. Ja, du spürst eine Lust und eine Befriedigung. Und das möchtest du natürlich ständig wieder haben. Mhm. Spürt man eine Entspannung und Lust und Befriedigung? Spürt man zusätzlich danach auch irgendwie ein schlechtes Gewissen? Ja. Das auch. Also erst ist die Entspannung da und dann ist das schlechte Gewissen und dass einem klar wird, dass man wieder was Unnatürliches da gemacht hat. Naja, man sagt sich dann, meine Güte, warum hast du dich wieder nicht im Griff gehabt? Mhm. Und nach ein paar Tagen oder Wochen siehst du dann ja auch das Ergebnis deines Tuns. Mhm. Also du siehst dann auch die kahlen Stellen und verbringst dann unheimlich viel Zeit, die irgendwie zu verdecken. Mhm. Oder ich habe dann auch Perücken getragen und Kopftücher, um das also zu verheimlichen. Mhm. Aber mittlerweile stehe ich dazu. Also so ein Beispiel, wenn du sagst, nimm mal an, du schaust diese Sendung eine Stunde lang. Ja. Wie viel Haare gehen denn unter Umständen drauf dabei in der einen Stunde? Es können 2, 3 sein, es können aber auch 10 oder 20 sein. Was machst du mit den Haaren? Schmeißt du die auf den Boden? Für mich ist eigentlich so der Kick dabei, die also zu den Lippen zu führen und da diese Haarwurzel besonders an den Lippen zu spüren und auch da auf dieser Haarwurzel rumzubeißen. Also das bringt mir besondere Befriedigung, sag ich mal. Verrückt. Und dann, wenn du genug drauf rumgebissen hast, oder die lutschst du sogar noch an der Haarwurzel, ein bisschen, was passiert dann mit dem Haar? Schmeißt es dann weg? Dann werden die weggeschmissen, ja. Hm. Wie lang sind deine Haare? Also meine Haare sind mittlerweile sehr kurz. Hm. Also nicht ganz so kurz wie deine, aber auch ziemlich kurz. Hm. Ich hatte gerade so ganz die ganz profane Idee, wie man dagegen angehen könnte, indem man sich nämlich die Haare ganz abschneidet. Das finde ich bei einer Frau ein bisschen komplizierter als beim Mann unter Umständen. Habe ich auch schon mal gedacht, aber mittlerweile sage ich mir, okay, das ist eine Erkrankung. Mhm. Ich weiß inzwischen, was ich gegen meinen Zwang tun kann. Und ich stehe dazu, dass ich so aussehe. Mhm. Und das ist auch eine Befreiung. Also es handelt sich um eine Krankheit. Ja. Du hast sogar den Namen gerade genannt. Sag ihn nochmal. Das ist Trichotillomanie. Mhm. Und du sagtest, dass du auch etwas dagegen unternehmen kannst. Was unternimmst du denn dagegen? Ich habe vor 2 Jahren eine Verhaltenstherapie gemacht, in der ich gelernt habe, mit meinen Gefühlen wieder umzugehen, das heißt, sie wahrzunehmen und sie auch zu akzeptieren. Mhm. Und habe dann aber auch angefangen, ja, Entspannungsübungen zu machen oder mir den Tag besser einzuteilen, nicht alles auf einmal machen zu wollen, weil wir leiden auch häufig unter Perfektionismus. Und das heißt, seit dieser Verhaltenstherapie hast du das etwas mehr im Griff und kannst damit besser umgehen? Ich sag mal, meine Symptomatik ist bis zu 80% zurückgegangen. Immerhin. Ich weiß heute die Auslöser und kann entsprechend reagieren. Nun hast du dich viel damit beschäftigt. Mhm. Du hast eine Therapie gemacht, hast wahrscheinlich irre viel drüber nachgedacht, hast dich mit anderen Betroffenen vielleicht auch ausgetauscht. Ich berate sie inzwischen bundesweit. Ach so. Zu dieser Erkrankung, ja. Bist du in einer Selbsthilfe organisiert? Also ich bin in einem Verein, der zwangserkrankten Menschen Therapien und Selbsthilfegruppen weiterentwickelt. Ah ja, dann bin ich aber bei dir in der besten Adresse, was auch dieses Thema anbelangt. Also wenn du wissen willst, der Verein heißt Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen. Ja. Und wir beraten Leute, wo sie entsprechende Therapeuten finden und wie sie Selbsthilfegruppen. Ich bin ganz sicher, dass wir, das heißt meine Psychologin, auch eure Telefonnummer und eure Adresse hier auch bei uns parat hat, für wenn Leute daran interessiert sind. Mhm. Jetzt lass mich aber fragen, was deine persönliche Geschichte anbelangt. Seit 30 Jahren hast du das, du bist jetzt 41. Mhm. Warum hast du es? Was war der Auslöser? Also ich habe natürlich, wie du sagst, lange darüber nachgedacht und mir ist eingefallen, dass ich bin von Geburt an körperbehindert. Mhm. Das war Was die ist Phase, das für eine Behinderung? Eine Gehbehinderung. Ja, aber sitzt du im Rollstuhl oder? Nein, ich kann ganz normal gehen. Ja. Aber ich humpel halt. Mhm. Und das war so eine Phase, wo mir das bewusst wurde und wo mir auch die Umwelt sehr abweisend begegnet ist. Und ich kam zu der Zeit in eine Kinderkur, wo ich das Gefühl hatte, ich werde von zu Hause abgeschoben, meine Eltern wollen mich nicht mehr und war da auch so ein bisschen allein gelassen, weil da war sonst niemand, der behindert war. Und da fing es an. Da fing es an. Mhm. Und ich erkläre mir das so, dass ich einfach überfordert war mit dieser Situation und mich irgendwie abreagiert. Ja, ist schon einleuchtend. Aber schlimm ist ja und negativ beeindruckend, dass sich das dann nicht irgendwie wieder gegeben hat danach, ne? Dass sich das dann so eingefahren hatte und es immer schlimmer wurde und über die Jahrzehnte. Also es gab auch Phasen, wo es eigentlich fast gar nicht aufgetreten ist, wo es mir also seelisch sehr gut ging. Mhm. Aber dann kamen so Situationen, wenn du verliebt bist oder einen ersten Freund hast oder ich habe im Kindergarten gearbeitet und hatte zu der Zeit eine Perücke auf und hatte ständig die Angst, dass die Kinder mir dieses Ding runterreißen. Mhm. Das hat also die Anspannung wieder erhöht und ich habe dann nach zu Hause gesessen und weitergerissen. Mhm. Ich gehe davon aus, aufgrund dessen, wie du aktiv bist und wie du organisiert bist, dass du damit auch ganz offen umgehst. Mhm. Dass deine Freunde, dein nahes Umfeld, die wissen das alle. Also es weiß, glaube ich, heute fast jeder in Deutschland, wer ich bin und was ich mache. Aha. Weil du sehr viel Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auch machst. Mache ich schon sehr extrem, weil die Erkrankung sehr unbekannt ist und weil sehr, sehr viele Leute betroffen sind, die es gar nicht wissen. So, kann man denn gegen diese Erkrankung ausschließlich mit psychotherapeutischen Methoden vorgehen? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Tipps von dir? Also es gibt verschiedene, also die Haupttherapie, die wir empfehlen, ist die Verhaltenstherapie in Kombination mit Medikamenten, wo dem Betroffenen einfach erleichtert wird, so eine Therapie auch durchzuhalten, weil die Verhaltenstherapie konfrontiert dich ja mit deinen Ängsten. Ja. Ich weiß aber auch von betroffenen Eltern oder Eltern, deren Kinder inzwischen homöopathische Mittel eingenommen haben oder es mit Hypnose versucht haben, nur das ist überhaupt nicht wissenschaftlich nachprüfbar. Mhm. Aber Verhaltenstherapie ist nachgewiesen und auch bringt Erfolge. Ja, und das wird auch am meisten angewandt, ne, soweit ich auch informiert bin bei solchen Dingen. Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich war Erzieherin. Ja. Fast 20 Jahre und bin jetzt aufgrund meiner Behinderung und vielleicht auch wegen dieser Zwangserkrankung seit 4 Jahren in Frührente. In Frührente. Und arbeite eben jetzt ehrenamtlich für diesen Verein. Ja, also ich sag's nochmal, wer die Kontaktnummer haben will von dem Verein, das können wir gerne herstellen. Wir haben die Informationen hier. Noch eine Frage zu deinem Äußeren. Du sagst, du stehst völlig dazu, dass du auch ein bisschen gescheckt aussiehst. Das heißt, du kaschierst es nicht durch Haare färben oder... Doch, das ist schon. Als ich die Therapie angefangen habe, habe ich mich dazu bekannt, dass ich an dieser Erkrankung leide, weil ich habe es sehr lange verleugnet. Mhm. Und habe dann, als die Haare wieder nachgewachsen sind, angefangen, die Haare zu tönen. Mhm. Nur meine Kopfhaut macht das inzwischen nicht mehr mit. Also die ist ziemlich schuppig und krankhaft und ich bin gerade dabei, die Farbe rauswachsen zu lassen und zu meinen scheckigen Haaren zu stehen. Was dann aber wieder den Zwang mit sich führt, dass ich gern die weißen Haare loswerden möchte und die reiße ich dann wieder aus. Ne? Ja. Das ist schon ein Teufelskreis, ja, wirklich, in der Tat. Aber immerhin, du hast dich sehr viel damit beschäftigt und du sagst, du bis 80% hast es reduziert. Mhm. Das sind ja schon schöne Erfolge. Mhm. Und vor allem, wenn du auch noch ehrenamtlich tätig bist, dass du anderen Leuten helfen kannst, das tut einem ja auch gut. Ja, richtig. Und das ist eine wichtige Sache. Ja. Ich danke dir, Antonia. Ich dir auch. Für den Anruf und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ich dir auch. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Irmgard, ach, jetzt bin ich aber sehr, sehr erfreut. 82 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Tobian. Mein Guter, dich sehe ich doch so gerne. Hallo Irmgard. Ja. Das ist schön, dass du anrufst und dass du durchgekommen bist vor allen Dingen. Ja. Und dann zu dem Thema, was willst du erzählen? Tobian, pass mal auf. Das habe ich schon als junge Frau gehabt, weil das geht doch jetzt um solche Angewohnheiten. So genau, ja. Ganz genau. Und da habe ich schon immer umgeräumt und Möbel gekauft und wieder weggeschmissen, wieder rausgeschafft, Sachen gekauft, anprobiert, himmelhoch jauchzend, oh, das gefällt mir. Ich komme nach Hause, habe ich schon wieder zerschnitten oder abgeschnitten. Und das ist bis ins hohe Alter geblieben. Und jetzt mache ich das immer noch so. Da habe ich nur von meinem Vater Geld geerbt, Na, da kann ich das nur erst recht. So, ich also, mein Guter. Heißt das, dass du, also ich habe das so verstanden, Kleidungsstücke und aber auch Sachen für die Wohnung kaufst? Und Möbel. Und die Sachen, die du eigentlich gar nicht so brauchst? Naja, die gefallen mir und dann komme ich nach Hause, ach nee, das ist nicht richtig, und schon habe ich was abgeschnitten. Ja, aber was machst du denn jetzt mit dem, wenn du einen Schrank oder Sofa gekauft hast? Und ja, da gehe ich nur in, zum Beispiel jetzt in der Zeit hier beim Möbelcenter oder sonst wohin und da sehe ich nur herrliches Rundsofa. Das muss ich haben. So. Aber sag ich zu dem Verkäufer, ich hätte es lieber ohne das Eckteil, ich will mich bloß hinlegen. Ja. Jetzt liefern die das an, da ist mir das wieder zu kurz, dann gehe ich wieder in das Geschäft und lasse das Rundteil bringen. Ach so. Und also so hin und her. Hin und her. Und das kostet mir immer mehr Geld, vor allen Dingen. Ja. Das ist ja klar, die lassen sich das bezahlen. Na klar. Aber irgendwann kommt das Möbelstück dann auch zu dir nach Hause. Und dann bleibt's auch da. Was? Das Möbelstück, was du dir ausgesucht hast. Das bleibt eben bei mir nicht da. So ist es. Das geht immer wieder hin und her und dann geht es. Eine Weile akzeptiere ich das. Ja. So, ach, das ist schön. Ach, sieht die Stube schön aus. Dann sitze ich hier auf immer, denke ich, nee. Das gefällt dir nicht, das muss wieder raus. Hier muss doch was anderes, ja. Sag mal. Und ja, das ist aber schlimm. Irmgard, da musst du ja, du bist jetzt, ich habe es gerade gesagt, in dem tollen Alter von 82 Jahren. Dann musst du ja irrsinnige Sachen, Mengen gekauft haben im Laufe deines Lebens. Ja, Vermögen habe ich schon. Also, aber das ist dadurch, ich habe ja von meinem Vater geerbt gehabt. Also dadurch kannst du es leisten. Also geldlich kann ich mir leisten. Aber in jungen Jahren, aber Schulden wie der junge Mann, was er vorher angerufen hat, das mache ich nicht. Das also, habe ich nie gemacht. Ja. Mir hat auch vieles gefallen. Und da habe ich nur geschluckt, weil ich nicht konnte. Ich gehe mal davon aus, dass du verheiratet auch warst früher. Ja, mein Mann, der war im Krieg und der ist dann nicht wiedergekommen. Und da habe ich noch mal geheiratet, 66. Und was hat der Mann gesagt zu dieser Marotte? Ja, der hat mal geschimpft, der sagt, das bleibt schön. Das war Oberschlesier, das bleibt schön. Und der war von Beruf eigentlich Tischler, war aber an der Eisenbahn. Ne? Ja, ja. Und der hat mir ja so einen schönen Wohnzimmerschrank, den habe ich noch. Den habe ich in der Stube. Ja, denn da traue ich mich nicht dran. Also der hat schon manchmal geschimpft, aber hat es dann doch so akzeptiert. Ja, aber er sagt, wenn er nach Hause kam, da war im Schlafzimmer das Wohnzimmer und im Wohnzimmer war das Schlafzimmer. Und da hat er auch geschimpft. Also, da hat er gesagt, ey, immer räumst du um. Also es gibt dann gar nicht viele alte Möbelstücke, außer diesem Schrank bei dir in der Wohnung. Ja, der Schrank ist noch hier. Mhm. Ja, alte Möbel nicht mehr. Ein Tisch ist noch da. Immer wieder neue Sachen und immer wieder raus und rein und raus. Und jetzt doch die runden Couch. Ich habe gerade erst eine andere Couch gehabt und die vorhergehend und ich kriege es aber auch immer wieder los. Da kommen welche, ja die nehmen es mit. Ja, wo kriegst du es los? Ja, umsonst. Ach so, du verschenkst es dann. Ja, die nehmen das gerne. Ja, dann. Ich dachte, du würdest es verkaufen auch noch. Nein, verkaufen tue ich nicht. Und so geht es genau auch mit Kleidungsstücken. Ja, ne? Da war ich zum Beispiel vorgestern wieder bei Adler in Center drinnen. Ich wohne ja gleich hier gerade rüber im Center. Wo wohnst du denn? In Leipzig. Ja. Ich habe mir schon gedacht, von der Sprache her. Ja. Und da habe ich Mieterhöschen gekauft. Ach, die passen schön. Ich komme nach Hause, schon habe ich einen Schritt rausgeschnitten. Ja. Das störte mich wieder. Oh, und ich ärgere mich da drüber. Oh Gott, nee, Domian, das ist also, furchtbar. Den Schritt aus dem Mieterhöschen geschnitten. Das habe ich gleich wieder unten abgeschnitten, weil mir das zu viel aufhängt. Aber du bist ja ein richtiges jackes Huhn, ne? Wenn man das so sagt. Domian, das ist schrecklich so. Was haben denn in all den Jahren so die Verwandten gesagt, die Freunde? Ja, das wollte ich auch sagen. Also, manche sind schon, schon wieder neue Möbel? Aha. Haben sie wieder umgeräumt? Aha. Die habe ich rausgeschmissen, weil ich mich schon geärgert habe. Aber, weißt du, eigentlich ist es doch auch vor allem jetzt in deinem Alter auch ein schöner Zeitvertreib, ne? Naja, aber es ist Zeitvertreib, ich ärgere mich auch. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich habe Humor. Das ist das Gute. Das hab ich schon gemerkt. Mein Gut. Und ich finde, jetzt hast du es so lange gemacht, jetzt kannst du es auch weitermachen. Ja, bis zu meinem Friedhof. Bis zum 100. Geburtstag. Bis zum 100. Geburtstag wird gekauft. Ja, ich war jetzt am 30. November 82. Ja, ist ein tolles Alter. Ja, aber wie gesagt, und immer noch das, immer noch. Ich dürfte gar kein Geld in Boden haben. Das ist schrecklich. Irgendwer, bist du denn so eigentlich noch fit? So fühlst du dich ganz gut? Ja, das ja. Schon, ja. Mhm, ja. Ja. Ja. Ja. Kann man nicht sagen. Ja. Naja, ich habe hier eine schöne Einraumwohnung mit Balkon. Ich gucke nach dem Center hier rüber, direkt. Aha. Alles grün vor mir. Mhm. Meine Beatmädchen kommen auch, Mensch. Also, und ich sehe, die Irma ist jeden Tag irgendwo unterwegs im Einkaufscenter und kauft sich Sachen. Ja, jeden ja. Tag. Ja, jetzt ist das mir noch so nah hier und ich habe Geld in Boden und nun geht's dann über. Das ist auch richtig was so. Was kaufe ich heute? Was kaufe ich morgen? Was hast du denn vor, morgen zu kaufen? Ja, jetzt habe ich erst mal wieder zwei Aschenbecher gekauft. Ja, weil mir die so gefielen. Und ja. Noch eine Butterglocke, obwohl eine ich eine schöne habe. So. Also jedenfalls kaufe ich und dann gefällt mir's nicht und dann geht's nicht. Aber irgendwann, du musst ja auch dann wirklich das ganz schnell wieder verschenken, weil in der Einraumwohnung passt ja auch nicht so viel rein. Ja, ne? Mache ich. Ja, ja. Ich finde auch immer welche. Ja. Da rufe ich an, da bringen die mir den neuen Möbel, das alte nehmen sie, das halb neue nehmen sie wieder mit. Die kennen dich schon, ne? Da. Ja, ja, also da jetzt beim Möbel Höffner habe ich viel gekauft. Na, die, aber hier dann wieder hier in Dachser, das neue Center, da habe ich jetzt wieder die Rundkatsch. Oh, die sind auch schon wieder raus. Ich sehe schon, du bist völlig begeistert, dass die Geschäfte vor deiner Nase sind quasi. So. Ja, hier schon. Irgendwas. Ich finde es sensationell und freue mich sehr, dass du durchgekommen bist. Ja, und ich sage auch nochmal, ich freue mich so sehr, dass wir doch auch sehr viel ältere Zuschauer und Zuhörer haben. Nur, ich gucke doch immer, wenn ich nicht gerade in Marzellchen bitte gehe, aber mein Domian gucke ich doch immer an, der ist doch so lieb. Ich danke dir vielmals, ja, die Sendung ist vorbei. Ich freue mich sehr über die viel älteren Leute und auch über die ganz jungen Leute. Ja, und mein dass Schatz. Und dass alle hier sind, finde ich ganz toll. Ich wollte bloß sagen, dass das bleibt, bis man stirbt. Ja, das ist eine Krankheit. Das Umrollen. Das glaube ich. Das wird jetzt auch so bleiben und es ist auch gut so. Lass es ruhig. Genieß es ruhig. Schöne Grüße nach Leipzig. Ich würde dir Kaffee oder ein Bier hinschicken oder eine Flasche Wein. Ist ein bisschen weit weg. Irgendwann, alles Gute. Tschüss, mein Guter. Tschüss. Ja? Tschüss. So, ihr Lieben. Das war unser Thema Zwänge und Rituale. Das war euer Wunschthema, abgestimmt bei www.nachtlager.de. In der Technik war Gudrun Hausen. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Freitag übrigens sind wir nicht da, weder im Fernsehen noch im Radio, das schon mal als Hinweis. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen.